Good morning. Guten Morgen. Let's continue. Lass uns weiterfahren. I had an incredible experience today. Ich hatte heute eine unglaubliche Erfahrung. You guys know that I died in 2011. Ihr wisst, dass ich 2011 starb. And you guys probably know that God gave me two prophetic dreams that year telling me that I would die. Dying means here leave my earthly life. Und ihr wisst vermutlich, dass Gott mir dieses Jahr zwei prophetische Träume gab und er mir sagte, dass ich dieses Jahr sterben werde, also das irdische Leben verlassen werde. And you probably know my story. Und du kennst vermutlich meine Geschichte. That when adult Debbie, after the second dream, she entered into a very deep depression. Als ich Debbie vom zweiten Traum erzählte, fiel sie in eine sehr tiefe Depression. Well, my beautiful, wonderful wife, she is in a middle of a 21-day water fast. Meine wundervolle, schöne Frau ist mitten in ihrem 21-tägigen Wasserfasten. It's something that she desired to do and wanted to do just to be really connecting closely in her heart to Jesus. Das ist etwas, was sie wünschte zu tun und Verlangen hatte zu tun, um sich im Herzen sehr eng mit Jesus zu verbinden. So she has arranged her whole life around this. Sie organisierte ihren ganzen Alltag darum herum. So that she can spend many, many hours every single day just with Jesus and in her heart. Damit sie täglich viele, viele Stunden mit Jesus und mit ihrem Herzen verbringen kann. Well, today she came to me. Heute kam sie zu mir. And she asked me to forgive her. Und bat mich, ihr zu vergeben. She said, "Sweetheart, I have been working through some things in my life." Sweetheart, ich arbeite einige Dinge in meinem Leben durch. And she said, "In 2011, when you died." Sie sagte, 2011, als du starbst. She said, "I just realized the Lord just showed me that I was extremely selfish and self-focused." Ich realisierte, der Herr zeigte mir, dass ich extrem selbstbezogen und selbstfokussiert war. You had the opportunity to go in heaven and be with Jesus forever, and I was depressed because I would lose you. Du hattest die Möglichkeit, zu Jesus zu gehen, für immer im Himmel zu sein, und ich wurde depressiv, weil ich dich verlieren würde. She said, "I've just noticed I was so selfish." Sie sagte, ich bemerkte, ich war so egoistisch. And I have to fix this in my heart. Und ich muss dies in meinem Herzen beheben. I just hugged her, held her and kissed her. Ich umarmte sie, hielt sie fest und küsste sie. You know, think about this. Denk darüber nach. I said, "Sweetheart, I understand this must have been very traumatic for you." Ich sagte, "Sweetheart, ich verstehe dich, dies muss für dich sehr traumatisch gewesen sein." You know, I am right now working to become a licensed heart trauma therapist. Weißt du, ich arbeite jetzt gerade daran, ein lizenzierter Herztraumatherapeut zu werden. And I said, "Sweetheart, I'll help you through the trauma." Und ich sagte, "Sweetheart, ich helfe dir durch das Trauma hindurch." You know what she said? Weißt du, was sie sagte? "That trauma has nothing to do with you. It only has to do with my selfishness. I will fix it myself." Dieses Trauma hat mit dir nichts zu tun. Es hat nur mit meiner Selbstsucht was zu tun. Ich repariere dies selber. I have an amazing wife, don't I? Ich habe eine erstaunliche Frau, nicht wahr? But think about this. Doch denk darüber nach. When we really think what the Bible definition of hope is. Wenn wir wirklich denken, was die Bibeldefinition von Hoffnung ist. The truth is that most Christians have been robbed of hope. Ist die Wahrheit, dass die meisten Christen der Hoffnung beraubt wurden? If we would not have been robbed of hope, wenn wir der Hoffnung nicht beraubt wären, every single one of us would be more excited about finishing the life on this earth than continuing it. Würde jeder einzelne von uns mehr darüber begeistert sein, sein Leben auf der Erde zu beenden, als es weiterzuleben? The only Christians I know that are excited about dying. Die einzigen Christen, von denen ich weiß, dass sie über das Sterben begeistert sind, are the ones who have a miserable life, terrible circumstances and are depressed. Sind diejenigen, die ein miserables Leben und schlimme Umstände haben und depressiv sind. That's the one who cry, "Jesus, come back!" Das ist derjenige, der schreit, "Jesus, komm zurück!" The wife of a great pastor said to me. Die Frau eines bekannten Pastors sagte zu mir, "Reinhard, everything is in such a mess. Our church is in a mess. Our movement is in a mess. Everything is in a mess. When will Jesus come back?" Reinhard, alles ist in einem großen Chaos. Unsere Kirche, unsere Bewegung, alles ist ein Durcheinander. Wann kommt Jesus zurück? We've lost all of our leaders, so many members left. We've got financial struggles. When will Jesus come back and end this mess? Wir haben alle unsere Leiter verloren. So viele Mitglieder verließen uns. Wir haben finanzielle Kämpfe. Wann wird Jesus zurückkommen und dieses Durcheinander beenden? Ah, people. Ah, Leute. We have been robbed of hope. Wir wurden der Hoffnung beraubt. It's time to conquer back the hope that we have. Es ist Zeit, die Hoffnung zurückzuerobern, die wir hatten. But it is also time to shake off the spirit of hopelessness. Aber es ist auch an der Zeit, den Geist der Hoffnungslosigkeit abzuschütteln. And to truly repent from having allowed discouragement to conquer our heart. Und wirklich zu bereuen, dass wir erlaubt haben, dass die Entmutigung unser Herz erobert. Let's do a little pause here. Lasst uns hier eine kleine Pause machen. And let's do a little repenting. Lasst uns bereuen. If you would like, wenn du möchtest, and if you feel that it applies to you also, that you have given into discouragement, wenn du möchtest und du merkst, dass es für dich zutrifft, dass du der Entmutigung nachgegangen bist, and you've allowed the spirit of hopelessness to grab you, und du dem Geist der Hoffnungslosigkeit erlaubt hast, nach dir zu greifen, let's fix this right now. Lass uns das jetzt gerade reparieren. Say, Jesus, sage Jesus, I have opened my heart for discouragement. Ich habe mein Herz für Entmutigung geöffnet. I've blamed people and circumstances. Ich habe Menschen, Umstände and different situations und verschiedene Situationen for my discouragement. Für meine Entmutigung die Schuld gegeben. But this is not the truth. Dies ist nicht die Wahrheit. The truth is, I chose to get discouraged. Die Wahrheit ist, ich habe mich entschieden, entmutigt zu werden. I changed my focus. Ich änderte meinen Fokus. I didn't trust you. Ich habe dir nicht vertraut. I trusted people and circumstances more than you. Ich habe Menschen und Umständen mehr vertraut als dir. So, Father, I freely receive your forgiveness through Christ. Vater, ich empfange frei deine Vergebung durch Christus. And I believe in it. Und ich glaube daran. But right now I declare, gerade jetzt deklariere ich, I repent from having allowed myself to be discouraged. Ich bereue, dass ich erlaubt habe, mich selber entmutigen zu lassen. And I repent from having allowed a spirit of hopelessness to dominate my life. Und ich bereue, dass ich dem Geist der Hoffnungslosigkeit erlaubt habe, mein Leben zu dominieren. I will no longer put the focus on myself and my circumstances. Ich will nicht länger den Fokus auf mich und meine Umstände legen. But I will trust that the Bible is true. Sondern ich vertraue, dass die Bibel wahr ist. That I can joyfully expect an incredible triumphant eternal salvation. Dass ich voller Freude eine unglaubliche, triumphale, ewige Errettung erwarten kann. So I shake off the spirit of hopelessness. Ich schüttle den Geist der Hoffnungslosigkeit ab. I tell you, go. Ich sage dir, geh. I don't want you in my life. I do not tolerate you in my life. Ich will dich nicht in meinem Leben. Ich toleriere dich nicht in meinem Leben. I will not have you in my life. Ich will dich nicht in meinem Leben haben. I renounce you. Ich sage mich dir ab. Leave me. Verlasse mich. The blood of Jesus is more powerful than you. Das Blut Jesu hat mehr Kraft als du. Jesus, I thank you for my freedom. Jesus, ich danke dir für meine Freiheit. Lord Jesus, once again, I want my heart to be filled with hope. Jesus, einmal mehr will ich, dass mein Herz gefüllt ist mit Hoffnung. A joyful expectation. Of the future. Eine freudige Erwartung der Zukunft. Thank you. Danke. Now look. Schau. Our salvation is not something that might happen or might not happen, like Webster defines hope. Unsere Errettung ist nicht etwas, das passieren könnte oder nicht passieren könnte, wie Webster Hoffnung definiert. Our salvation is not something that you would like to have. Unsere Errettung ist nicht etwas, das du haben möchtest. It's something that is secure through the finished work of the cross. Es ist etwas, das gewiss ist im vollbrachten Werk am Kreuz. Tomorrow we continue. Morgen machen wir weiter.